Herman Melville, Moby Dick oder der Wal. Aus dem Englischen von Matthias Jendis. Bearbeitung, Komposition und Regie Klaus Buhlert. Vierter Teil. Der Captain stand am Machterdeck, das Fernglas in der Hand. Er schaute nach den Walen aus an jedem fernen Strand. Blow the winds of morning, blow the winds high ho! Denn Jungs von frisch voran die Herzen unverzagt, derweil der kühne Harpunier dem Wal den Speer reinjagt. Blow your winds of morning, blow your winds high ho, all the way from the boys blow. Die Ballen in die Boote, Jungs, die brechen Flug verbannt. Wir fangen einen schönen Wal, Hans Burschen überhand. Blow your winds of morning, blow your winds high ho. Ich ziehe eine weiße, aufgewühlte Spur. Die Wasser fahl. Die Wangen fahler noch, wo ich auch bin. Die Wogen schwellen neidisch von den Seiten her, um meine Spur zu überfluten. Gleich viel. Zuerst jedoch komm ich. Die Sonne, die schon einem Taucher gleich seit Mittag langsam tief hinabgesunken. Sie geht nun unter. Doch meine Seele steigt empor. Ermüdet müht sie sich an ihrem endlos hohen Hügel. Daran der Hitze auf meiner Stirn. Oh, einst gab es eine Zeit, da so wie mich der Sonnenaufgang zu edlen Taten trieb, ihr Untergang mich milde stimmte. Es war einmal, hieß liebliche Licht. Mir leuchtet es nicht, das Liebliche. Es ist mir Pein, denn ich kann's nimmer mehr genießen. Mit hoher Geisteskraft begabt, fehlt's mir am niederen Vermögen zu genießen. Ich bin verdammt. Verdammt im Paradies. Gute Nacht. Gute Nacht. Ein gar so schweres Stück war es nicht. Ich dachte doch zumindest einen Sturz zu finden, doch seht. Mein einer Zahnkranz greift in alle ihre ganz verschiedenen Räder. Und sie drehen sich. Ich bin ihr Zündholz. Oh, wie bitter, dass das Zündholz, um andere zu entfachen, sich selbst verzehren muss. Was ich gewagt, habe ich gewollt. Was ich gewollt, das werde ich tun. Sie halten mich für irre. Starbuck tut's. Ich aber bin ein Dämon, bin der irrgewordene Irrsinn selbst. Man prophezeite mir, ich sollte verstümmelt werden. Und? Ei? Ich habe dieses Bein verloren. Nun prophezeie ich, dass ich verstümmeln werde, wer mich verstümmelt hat. So sei denn der Prophet nun eins mit dem Vollstrecker. Es ist mehr, als ihr jemals wart, ihr großen Götter. Mein Spott und Hohn kommt über euch. Kommt her und seht, ob ihr mich nicht vom Kurs abbringen könnt. Vom Kurs mich abbringen? Nichts hindert mich. Nichts lenkt mich ab. Auf meiner ehernen Bahn. Blow your winds of morning, blow your winds high ho, all the way from the end of the world. Ich, Ismael, war einer aus dieser Mannschaft. Meine Schreie waren mit den ihren emporgestiegen. Mein Schwur war mit dem ihren verschweißt. Ein wildes, geheimnisvolles Gefühl hatte sich meiner bemächtigt. Ahabs unerbittliche Fehde schien die meine geworden. Meine gierigen Ohren lauschten der Geschichte jenes mörderischen Ungeheuers, dem ich und alle anderen Rache und Tod geschworen hatten. An die Back! Mache an Deck! Schiffsjunge, hörst du? Schlag die Schiffsglocke! Feuerbordwache! Ahoi! Hier da unten! Raus und hoch! Mach klar zum Segelreffen! Sturm! Radau! Radau! Radau! Radau und Rauferei! Ich bin dabei! Ja, ja, wir sind dabei! Radau! Radau! Hey! Alle Mann an die Fallen! klar zum Reffen! Nicht alle wussten von Moby Dick. Wenige nur hatten ihn gesehen und erkannt, während die Zahl derer, die ihm schon wirklich und wissentlich einen Kampf geliefert hatten, wahrlich klein war. Es fehlte nicht an allerlei wilden Gerüchten, welche die wahren Geschichten dieser tödlichen Begegnungen übertrieben und noch grausiger erscheinen ließen. Sagen und Gerüchte entsprießen nämlich nicht nur ganz natürlich dem wahren Kern aller unerwarteten Schrecknisse, so wie Pilze und Schwämme dem vom Blitz gefällten Baume. Vielmehr wuchern Gerüchte auf See noch weit wilder als auf der Terra Firma und heften sich an jede hinreichende Tatsache, die sie finden können. Und so wie die See in dieser Hinsicht das Land übertrifft, so übertrifft der Walfang jedes andere Seemannshandwerk. Zu besagten Hirngespinsten, die sich am Ende in den Köpfen abergläubischer Männer um den weißen Wal rankten, gehörte die absonderliche Vorstellung, dass Moby Dick allgegenwärtig sei, dass er tatsächlich zur selben Zeit an entgegengesetzten Enden der Erdkugel gesichtet worden sei. So leichtgläubig wie diese Seelen auch gewesen sein müssen, haftet jener abergläubischen Vorstellung doch mindestens ein Anflug von Denkbarkeit an. Denn ebenso wie die Geheimnisse der Meeresströmungen noch nicht enthüllt worden sind, nicht einmal durch die gelehrtesten Forscher, so bleiben auch die geheimen Wege des Pottwals unter Wasser seinen Verfolgern großenteils unerklärlich und haben von Zeit zu Zeit die wunderlichsten und widersprüchlichsten Spekulationen ausgelöst, besonders was das Rätsel betrifft, wie er nach dem Abtauchen in tiefste Tiefen so blitzschnell an die entferntesten Orte gelangen kann. Sollte man ihn tatsächlich je dazu bringen, dickes Blut zu blasen, wäre solch ein Anblick nur ein grässliches Trugbild, weil man seinen unbefleckten Spaut viele hundert Seemeilen entfernt wiederum ausmachen werde in vom Blute ungetrübten Wogen. Es war nicht so sehr sein ungewöhnlich massiger Körper, der ihn von anderen Pottwalen unterschied, sondern seine eigentümliche schneeweiße, runzlige Stirn und sein hoher, weißer, pyramidenförmiger Buckel. Auch sein übriger Körper war leichentuchfarben gestreift, gefleckt und marmoriert, so dass er sich schließlich einen ganz eigenen Namen erworben hatte. Der weiße Wal. Ein Name, der in der Tat durch den Anblick voll und ganz gerechtfertigt wurde, wenn er mitten am helllichten Tage blendend weiß durch die dunkelblaue See glitt, sein Kielwasser eine Milchstraße aus sahnig weißem Schaum und golden funkelnder Gischt. Was den Wal zu einem so schrecklichen Untier machte, war weder seine ungewohnte Größe noch seine bemerkenswerte Farbe oder auch sein verunstalteter Unterkiefer, als vielmehr jene beispiellose, vernunftbegabte Arglist, welche er laut manchen Berichten bei seinen Angriffen wieder und wieder an den Tag gelegt hatte. Einmal hatte ein Kapitän, als seine drei Boote zerschmettert um ihn herumtrieben und Riemen wie Ruderer gleichermaßen in den Strudeln herumwirbelten, das Kappmesser aus seinem zerschlagenen Bug gerissen und sich auf den Wal gestürzt, so wie ein Duellant in Arkansas auf seinen Gegner, und hatte blindlings versucht, mit einer 6 Zoll langen Klinge den tief verborgenen Lebensnerv des Wales zu treffen. Dieser Kapitän war Ahab. Und dann geschah es, dass Moby Dick mit einem Mal die Sichel seines Unterkiefers unter ihm durchzog und Ahabs Bein durchtrennte wie ein Schnitter einen Grashalm auf dem Felde. Kein giftiger Türk im hohen Turban, kein gedungener Venezianer oder Malaie hätte ihn vermeintlich arglistiger treffen können. Es gab daher wenig Grund zu bezweifeln, dass Ahab seit diesem beinahe tödlichen Treffen stets eine wilde Rachsucht gegen den Wal gehegt hatte. Der weiße Wal schwamm vor ihm als monomanische Verkörperung all jener arglistigen Wirkkräfte, welche manch tiefsinnenden Mann verzehren, bis ihm zum Weiterleben nur noch das halbe Herz und die halbe Lunge bleibt. Ahab türmte auf des Wales weißen Buckel den angehäuften Zorn und Hass, den sein Geschlecht seit Adam je verspürt, und ließ, als wäre seine Brust ein Mörser, sein heißes Herz, das feurige Geschoss, an ihm zerbersten. Als ihn dieses Treffen zur Rückkehr in die Heimat zwang und Ahab mit seiner Seelenpein monatelang, Tag für Tag und Woche für Woche die Hängematte teilte. Als er mitten im Winter das trostlose, stürmheulende Kap von Patagonien umschiffte, da geschah es, dass sein zerrissener Leib und seine klaffende Seele ineinander bluteten, miteinander verschmolzen und ihn irre werden ließen. Sein ganz eigener Wahnsinn griff seinen gesunden Menschenverstand an, eroberte ihn im Stürmer und lenkte seine geballte Feuerkraft auf das wahnwitzige Ziel seiner selbst um, so dass Ahab nicht nur nichts von seiner Kraft eingebüßt hatte, sondern für diesen einen Zweck nun über 1000-mal mehr Kraft verfügte, als er je bei gesundem Verstand auf etwas Vernünftiges hatte verwenden können. Nun ahnte Ahab tief in seinem Herzen dies: All meine Mittel sind vernünftig, all meine Gründe und mein Zweck verrückt. Er wusste, dass er ohnmächtig war, diesen Umstand zu beseitigen, zu ändern oder ihm auszuweichen. Trotzdem verstellte er sich äußerst erfolgreich. Und als er endlich mit seinem knochenbeinefesten Boden betrat, glaubte jedermann in Nantucket, dass er sich nur gräme, sich bis ins Mark, aber nicht über Gebühr gräme wegen des schrecklichen Unglücks, welches ihn ereilt. Hätte einer seiner alten Bekannten an Land auch nur eine Ahnung von dem gehabt, was damals in ihm lauerte, wie rasch hätten diese rechtschaffenen Leute das Schiff entsetzt den Händen jenes teuflischen Mannes entrissen. Ihnen lag an profitablen Fahrten. Sie waren auf Gewinn erpicht, den sie in frisch gemünzten Dollars zählen konnten. Er aber sann auf kühne, unerbittliche und übermenschliche Vergeltung. Und ich werde ihn dafür ums Kap der guten Hoffnung hetzen und ums Horn herum und durch die Flammen der Verdammnis, ehe ich die Jagd verloren gebe. Und, Männer, jetzt will ich euren Schwur. Eine scharfe Lanze für Moby Dick. Hier also stand er, dieser grauhaarige, gottlose Alte, und hetzte unter Flüchen einen Hiobswal rund um die Welt. Noch dazu an der Spitze einer Mannschaft, die sich hauptsächlich aus undurchsichtigen Gesellen, aus Verstoßenen und Menschenfressern zusammensetzte. Solch eine Mannschaft mit solchen Offizieren schien wie von einem teuflischen Schicksal handverlesen, um Ahabs monomanischer Rache zum Erfolg zu verhelfen. Was der weiße Wal für Ahab war, habe ich schon angedeutet. Was er aber manchmal für mich war, blieb bislang ungesagt. Abgesehen von jenen Erwägungen, die sich bei Moby Dick geradezu aufdrängten und eines Menschen Seele ab und an mit Bangen erfüllen mussten, war da noch ein anderer Gedanke, oder vielmehr ein vages, namenloses Grauen vor ihm. Es war das Weiß des Wals, das mich weit mehr als alles andere in Angst und Schrecken zu versetzen mochte. Aber wie kann ich mich hier nur verständlich machen? Schließlich muss ich mich irgendwie erklären, und sei es nur tastend und andeutungsweise, sonst wären all diese Kapitel nichtig. Also, obschon das Weiß vieles Schöne aus dem Reiche der Natur noch veredelt und verfeinert, so als verleihe es ihm etwas ganz Eigenes und Besonderes, wie bei Marmor, Kamelien und Perlen. Und obschon verschiedene Völker eine gewisse königliche Erhabenheit in dieser Farbe gesehen haben, selbst Pegus' große alte Barbarenkönige stellten den Titel »Herr der weißen Elefanten« überall ihre anderen hochtrabenden Herrschertitel. Und die Könige von Siam unserer Zeit entrollen eben diesen schneeweißen Vierbeiner mit ihrem Königsbanner. Und die einsame Gestalt eines schneeweißen Schlachtrosses ziert die Flagge des Hauses Hannover. Und obschon das Weiß außerdem gar zum Zeichen der Freude geworden ist, da bei den Römern ein weißer Stein einen Freudentag bezeichnete. Und obschon diese Farbe in anderen menschlichen Bezügen und Beziehungen zum Sinnbild manch edler und anrührender Eigenschaften wurde, der Unschuld der Braut, der Milde des Alters. Obschon es selbst in den tiefsten Mysterien der erhabensten Religionen zum Sinnbild göttlicher Macht und Makellosigkeit wurde, die persischen Feueranbeter verehrten die weißzüngelnde Flamme als Heiligstes auf dem Altar, und in der griechischen Mythologie wird der hehre Jupiter von einem schneeweißen Stiere verkörpert. Und obschon den Erlösten in der Offenbarung des Johannes weiße Kleider gegeben werden und die 24 Ältesten, angetan mit weißen Kleidern, vor dem großen weißen Stuhl und dem Heiligen stehen, der dort sitzet, wie weiße Wolle. Trotz all der hier aufgehäuften Anklänge an alles, was anmutig und ehrenvoll und erhaben ist, lauert doch in der innersten Vorstellung von diesem Farbton etwas Ungreifbares, das die Seele stärker in Panik versetzt als jenes Rot des Blutes, das so viel Furcht erregt. Dieses Ungreifbare ist es, was dazu führt, dass der Gedanke an die Farbe Weiß, sobald er freundlicherer Verbindungen entkleidet ist und mit etwas in sich Schrecklichem gepaart wird, diesen Schrecken bis zum Äußersten steigert. Nehmt zum Beweise den weißen Eisbär der Pole und den weißen Hai der Tropen. Was, wenn nicht ihr glattes, flockiges Weiß macht sie so maßlos grauenvoll? Das grässliche Weiß ist es, das ihrem stumm grinsenden Gesicht eine so widerwärtige Sanftheit verleiht, die sogar noch mehr Abscheu als Schrecken erregt. Was ist es, das beim menschlichen Albino das Auge so eigentümlich abstößt und oftmals entsetzt, dass er bisweilen vom Eigenfleisch und Blut verabscheut wird? Es ist jenes Weiß, das ihn prägt und in seinem Namen zum Ausdruck kommt. Der Albino ist so wohlgeformt wie andere Menschen auch. Er ist durchaus nicht missgestaltet, und doch wirkt er durch seinen bloßen Anblick sein alles durchdringendes Weiß, befremdlicher und scheußlicher als die hässlichste Missgeburt. Wie mag das kommen? Schließlich legt in einigen Fällen auch die menschliche Erfahrung, das gemeinsame Erbe des ganzen Geschlechts, Zeugnis vom Unheimlichen dieser Farbe ab. Es steht wohl außer Zweifel, dass es beim Anblick eines Toten die marmorne Blässe des Leichnams ist, die den Betrachter am stärksten erschauern lässt. Gerade so, als zeige sie das Zittern und Zagen im Jenseits ebenso an wie die Todesfurcht hier im Diesseits. Doch haben wir den Zauber dieses Weiß noch nicht entschlüsselt und nicht herausgefunden, warum es die Seele so sehr in den Bann schlägt und, was seltsamer und viel verhängnisvoller ist, warum es, wie wir gesehen haben, zugleich das bedeutungsvollste Sinnbild des Geistigen, nein, mehr noch, schlechthin der Schleier der Christengottheit ist. Und dennoch auch die Kraft, die alles noch verstärkt, was die Menschheit am meisten erschauern lässt. Ist es so, dass das Weiß durch seine Unbestimmtheit die herzlose Leere und unermessliche Weite des Weltalls andeutet und uns so den Gedanken an Vernichtung wie einen Dolch in den Rücken stößt, wenn wir in die weißen Tiefen der Milchstraße blicken? Ist es so, dass Weiß seinem Wesen nach nicht so sehr eine Farbe ist, als vielmehr die sichtbare Abwesenheit von Farbe und zugleich die Summe aller Farben, dass deshalb eine weite Schneelandschaft dem Auge eine so öde Leere bietet, die doch voller Bedeutung ist. Eine farblose Allfarbe der Gottlosigkeit, vor der wir zurückschrecken. Dieses Unangreifbare ist es, was dazu führt, dass der Gedanke an die Farbe Weiß sobald er freundlicherer Verbindungen entkleidet ist und mit etwas in sich Schrecklichem geparkt wird, diesen Schrecken bis zum Äußersten steigert. Und für all dies war Moby Dick, der weiße Wal, das Symbol. Topgasten! Heda, Ausguck! Seht ihr was? Nichts, Sir! Nein! Nichts zu sehen! Scharf aufpassen! Ein weißer Wal ist es, sag ich! Reißt die Augen auf, Männer! Moby Dick! Der weiße Wal! Sinkt ihn mir aus! Es war während der Mittelwache. Im hellen Mondlicht standen die Seeleute in einer Kette von einer der großen Wassertonnen in der Kuhl bis zum Trinkwasserfass nahe der Heckreling. Sie reichten die Pützen von einem zum anderen durch, um das Wasserfass wieder aufzufüllen. Da die meisten von ihnen auf des Achterdecks heiligem Boden standen, hüteten sie sich zu reden oder mit den Füßen zu scharren. Die Pützen wanderten in tiefster Stille von Hand zu Hand. Nur das gelegentliche Flappen eines Segels und das stete Rauschen des stetig vorwärts eilenden Buges war zu vernehmen. Psst! Da war's wieder. Hast du's jetzt gehört? Nimm mal lieber die Pütze, Archie. Was ist denn? Da hustet wer. Unterm Lug. Da, schon wieder. Hörst du's nicht? Wer kann das sein? Ach, zum Teufel damit. Hey, gib her, gib weiter. Ich die Pütz rüber. Schon wieder. Da, hörst du's? Pütz rüber. Ruhig. Los, da liegt wer unterm Lug und schläft. Hey, du bist doch der Kerl. Na, gib schon her. Wer die alte Quäkerin den Stricknadeln klappern hört, schon 50 Meilen draußen vorne tackelt. Bist du doch, oder? Nimm die Pütz. Hier. Und gib weiter. Ja. Soll ich dir was sagen? Da hockt wer unten in der Achterlast. Jemand, der sich an Deck nicht zeigt. Wette, unser alter Großmogul steckt dahinter. Hey, jetzt quatsch nicht so viel. Gib die Pütz. Wärt ihr mit Kapitän Ahab in seiner Kajüte hinabgestiegen nach der Sturmbö in jener Nacht, die auf die ungestüme Ratifikation seines Vorsatzes im Bundesschluss mit seiner Mannschaft folgte, so hättet ihr gesehen, wie er an einen Spind im Heckbalken trat, eine große, zerknitterte Rolle vergilbter Seekarten hervorholte und sie vor sich auf dem festgeschraubten Tisch ausbreitete. Hin und wieder griff er auf alte Logbücher zurück, die sich neben ihm stapelten. In ihnen war festgehalten, wo und zu welcher Jahreszeit andere Schiffe auf anderen Fahrten Pottwale gefangen oder gesichtet hatten. 23 Grad, 16 Minuten. Hier, in nördlicher Breite. Dann die Fangzeit auf der Linie. So. Vor den Karten aller vier Weltmeere sitzend, suchte sich Ahab seinen Weg durch ein Labyrinth aus Strudeln und Strömungen, immer darauf bedacht, wie er die monomanische Idee, von der seine Seele besessen war, noch trefflicher in die Tat umsetzen konnte. Nun mag es jedem, der mit den Gewohnheiten des Leviathans nicht bestens vertraut ist, als ein sinnloses und hoffnungsloses Unterfangen erscheinen, auf diese Weise in den unumgrenzten Weltmeeren dieses Planeten ein einzelnes Tier aufzuspüren. Ahab aber sah das anders. Kannte er doch die Abdrift durch alle Gezeiten und Strömungen der Meere und konnte deshalb ausrechnen, wohin die Nahrung des Pottwales trieb. Indem er sich außerdem die feststehenden Zeiten vergegenwärtigte, zu denen man den Wal in bestimmten Breiten regelmäßig jagte, konnte er zu vernünftigen Vermutungen, ja fast schon zu Gewissheiten gelangen, um auf der Suche nach seiner Beute zur rechten Zeit in diesem oder jenem Fanggrund zu stehen. Folglich konnte Ahab nicht nur hoffen, seiner Beute zu den feststehenden Zeiten in wohlbekannten, weit verstreuten Weidegründen zu begegnen, sondern er konnte beim Queren der weiten Wasserwüsten zwischen diesen Weidegründen auch dank seiner Kunst Orte und Zeiten seiner Fahrt so wählen, dass er auch unterwegs nicht ganz ohne Aussicht auf ein Treffen blieb. Dieses Zusammentreffen von Ort und Zeit wurde in einem technischen Fachausdruck zusammengezogen. Der Fangzeit auf der Linie. Dort hat man ihn gesichtet, tief im Süden. Bigfoot steht jetzt hier. Hier Cap Horn. Da. 60 Breitengrade nach Norden. Nun war die Pickwick ganz am Anfang der Fangzeit auf der Linie von Nantucket in See gegangen. Keine noch so große Anstrengung machte es ihrem Kapitän möglich, tief in den Süden vorzustoßen, Cap Horn zu umrunden, 60 Breitengrade nach Norden abzusegeln und rechtzeitig in den äquatorialen Gewässern des stillen Ozeans einzutreffen, um dort zu kreuzen. Deswegen sah er sich gezwungen, die folgende Fangzeit abzuwarten. Sind 365 Tage, 365 Nächte. Hier, Persischer Golf, Bucht von Bengalen. Monsune, Pamperos, Nordwester, Harmattans, Passatwinde, jeder Wind außer dem Levanter und dem Samun konnte Moby Dick in das Fahrwasser der Pequod auf ihrem Zickzackkurs rund um die Welt verschlagen. Ich ziehe eine weiße, aufgewühlte Spur. Die Wasser fahl. Die Wangen fahler noch, wo ich auch bin. Kommt, ihr großen Götter. Kommt her. Und seht, ob ihr mich nicht vom Kurs abbringen könnt. Vom Kurs mich abbringen. Nichts hindert mich. Nichts lenkt mich ab von meiner ehernen Bahn. O Gott, welche Marter muss ein Mann ertragen, den eine einzige, ungestillte Rachsucht verzehrt. Er schläft mit fest geballten Fäusten und erwacht mit blutigen Nägeln im eigenen Fleisch. Wenn die unerträglich wüsten und nervenzehrenden Albträume ihn des Nachts aus der Hängematte trieben, Träume, welche die Gedanken aufnahmen, die ihn am Tage fesselten, sie inmitten seines wahnwitzigen inneren Aufruhrs weitersponnen und in seinem hellodernden Hirn um und um wirbelten, bis selbst das Pochen seines Lebensquells ihm große Qualen bereitete, wenn, wie es manchmal kam, diese Seelenpein sein ganzes Sein aus den Angeln hob, und es schien, als tue sich ein Abgrund in ihm auf, aus dem Blitze zuckten und Flammen züngelten und die Teufel der Hölle ihm zuwinkten, auf dass er zu ihnen hinabspringe, wenn diese innere Hölle unter ihm klaffte. Dann gellte ein wilder Schrei durch das ganze Schiff und Ahab stürzte mit flackerndem Blick aus seiner Kapitänskajüte, als fliehe er ein Bett, das in Flammen stehe. Die Tazi ist getan. Die Tazi ist getan. Die Sonne dort. Sie wartet nur darauf, den Schwur noch zu besiegeln. Sie wartet nur darauf, den Schwur noch zu besiegeln. Gott sei mit dir, alter Mann. Dein Sinn hat in dir ein Geschöpf erschaffen. Und wer durch starke Sinnen sich solchermaßen zum Prometheus macht, dem frisst in Ewigkeit ein Geier an dem Herzen. Das nämliche Geschöpf, das er erschafft. Trinkt aus, ihr Abonniere. Trinkt aus, ihr Abonniere. Trinkt und schwört. Schwört tot dem Moby Dick. Tot dem Moby Dick! Gott soll uns alle miteinander hetzen, wenn wir ihn nicht zu Tode hetzen. Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! An dieser Stelle nun sei es mir erlaubt, einige Gedanken zur Erklärung einzufügen. Für das, was an echter Erzählung in diesem Buche stecken mag, und noch mehr für Hinweise, die mittelbar ein oder zwei hochinteressante und merkwürdige, eigentümliche Gewohnheiten der Pottwale betreffen, ist das vorstehende Kapitel in seinem ersten Teile so wichtig wie kaum ein anderes in diesem Buche. Doch sein Hauptthema verlangt nach weiterer und eingehenderer Betrachtung, um genauer verstanden zu werden und überdies jedwedes Misstrauen hinsichtlich des Wahrheitsgehaltes dieser Begebenheit in ihren wesentlichen Punkten auszuräumen, welches eine profunde Unkenntnis des Gegenstandes insgesamt in manchen Köpfen wecken könnte. Mir liegt wenig daran, diesen Teil meiner Aufgabe methodisch anzugehen. Vielmehr werde ich mich damit begnügen, erstrebten Eindruck durch unverbunden nebeneinander gestellte Tatsachen zu erzielen, die mir selbst bekannt sind oder zuverlässig zugetragen wurden. Aus diesen aufgeführten Tatsachen wird sich, so nehme ich an, die Schlussfolgerung, auf die ich abziele, ganz natürlich von selber ergeben. Zum Ersten. Ich habe persönlich drei Fälle erlebt, in denen ein Wal nach einem Harpunentreffer entkommen konnte. Und einige Zeit später, in einem Falle lagen 3 Jahre dazwischen, wiederum von derselben Hand getroffen und erlegt ward. Dabei zog man 2 Eisen aus seinem Körper, die beide dasselbe persönliche Zeichen jenes Harpuniers trugen. Ich sage 3 Jahre, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es noch länger her war. Zum Zweiten. Ganz gleich, wie wenig die Welt des festen Landes darüber weiß, ist es doch unter Pottwaljägern wohl bekannt, dass es etliche denkwürdige Fälle in der Geschichte gegeben hat, in denen ein bestimmter Wal im Weltmeere zu verschiedenen Zeiten und an weit auseinanderliegenden Orten von vielen wiedererkannt worden ist. Dass solch ein Wal derart auffiel, lag nicht immer und nicht ursprünglich an eigenartigen körperlichen Merkmalen, die ihn von anderen Walen unterschieden. Denn wie eigenartig ein beliebiger Wal in dieser Hinsicht auch sein mag, setzt man doch seinen Eigenarten bald ein Ende, indem man ihn umbringt und zu Tran verkocht. Nein, der Grund war dieser. Durch die verhängnisvollen Erfahrungen der Waljäger umgab einen solchen Wal die schreckliche Aura einer tödlichen Gefahr. Genau wie bei Rinaldo Rinaldini. So übel war sein Ruf, dass die meisten Waljäger sich mit einem Gruß zufrieden gaben, indem sie nur die Hand an den Südwester legten, wenn er nicht weit von ihnen in der See herumlungerte, ohne seine nähere Bekanntschaft zu suchen. Ich weiß keine bessere Stelle als gerade diese, um 1, 2 anderen Punkten Erwähnung zu tun, welche mir wichtig erscheinen, weil sie geschrieben und gedruckt bezeugen, wie durch und durch glaubwürdig die ganze Geschichte vom Weißen Wal ist, zumal was die Katastrophe betrifft. Denn dies ist einer jener entmutigenden Fälle, in denen die Wahrheit ebenso sehr der Stützung und Stärkung bedarf wie der Irrtum. An Land sind die meisten Leute so unwissend, was einige der anschaulichsten und offenkundigsten Wunder der Welt angeht, dass sie ohne ein paar Hinweise auf die schlichten Tatsachen des Walfangs, seien sie historischer oder anderer Natur, Moby Dick womöglich als ungeheuerliches Fabelwesen abtun würden oder, noch schlimmer und abscheulicher, als grässliche und geschmacklose Allegorie. Zum Ersten. Zwar haben die meisten Menschen einen vagen, flüchtigen Begriff von den Gefahren des Walfangs im Allgemeinen, doch verfügen sie über nichts, was einer klaren, lebendigen Vorstellung von seinen Gefahren oder ihrer Häufigkeit nahe käme. Ein Grund mag darin liegen, dass von den schweren und tödlichen Unfällen beim Walfang nicht einer von 50 daheim je öffentlich bekannt gemacht wird, ganz gleich wie flüchtig und vergänglich solche Bekanntmachungen auch sein mögen. Denkt ihr denn, dass jener arme Kerl, der sich vielleicht just in diesem Augenblick vor der Küste Neuguineas in der Walleine verheddert und von dem tauchenden Leviathan auf den Meeresgrund hinabgezogen wird, denkt ihr denn, dass ihr den Namen dieses Kerls unter den Nachrufen in der Tageszeitung findet, die ihr morgen zum Frühstück lesen werdet? Zum Zweiten. Leute an Land haben zwar eine unbestimmte Vorstellung davon, dass der Wal ein gewaltiges Geschöpf von gewaltiger Kraft ist, doch habe ich wieder und wieder festgestellt, dass Sie stets bedeutungsschwer meinen gelungenen Scherz loben, wenn ich Ihnen ein Beispiel für diese zwiefach gewaltige Größe gegeben habe, und das, obwohl ich bei meiner unsterblichen Seele nicht mehr zu scherzen beliebte als Moses, als er die Geschichte von Ägyptens Plagen niederschrieb. Glücklicherweise finde ich aber für den Punkt, um den es mir hier geht, Zeugnisse, die nicht von mir stammen. Der Pottwal zeigt in manchen Fällen genügend Kraft, Klugheit und umsichtige Arglist, um mit unbedingtem Vorsatz ein großes Schiff zu rammen und leckzuschlagen, es völlig zu zerstören und zu versenken. Mehr noch, der Pottwal hat das schon vollbracht. Zum Ersten, im Jahre 1820 kreuzte die Essex aus Nantucket, Kapitän Pollard, im stillen Ozean. Eines Tages sichtete sie Spauz, vierte die Fangboote weg und eröffnete die Jagd auf eine Schule Pottwale. Binnen kurzer Zeit wurden etliche der Wale getroffen, als plötzlich ein sehr großer Wal den Booten entkam, aus der Schule ausbrach und direkt auf das Schiff zuhielt. Indem er dessen Rumpf mit der Stirne rammte, schlug er ein so schweres Leck, dass die Bark sich innerhalb von weniger als 10 Minuten auf die Seite legte und sank. Nicht eine einzige Planke hat man je von ihr gefunden. Zum Zweiten, vor ungefähr 18 oder 20 Jahren begab es sich, dass ein Kommodore, damals Kommandant einer amerikanischen Korvette, im Hafen von Oahu auf Hawaii lag und an Bord eines Schiffs aus Nantucket mit Walfängerkapitänen zu Abend speiste. Als das Gespräch auf Wale kam, beliebte es dem Kommodore, seinem Unglauben hinsichtlich der erstaunlichen Stärke Ausdruck zu verleihen, welche dem Tiere von den anwesenden Gentlemen aus jenem Gewerbe zugeschrieben wurde. So stellte er zum Beispiel entschieden in Abrede, dass irgendein Wal seiner stabilen Korvette ein Leck schlagen könne, so dass er auch nur einen Fingerhut Wasser lenzen lassen müsse. So weit, so gut. Doch es kommt noch besser. Einige Wochen später lief der Kommodore in seinem unverwundbaren Schiff nach Valparaiso aus. Unterwegs wurde er freilich von einem wohlbeleibten Pottwal angehalten, der um kurzes Gehör in einer vertraulichen Angelegenheit bat. Diese Angelegenheit bestand darin, dem Schiff des Kommodore einen solchen Schlag zu verpassen, dass dieser sich, mit allen Pumpen lenzend, schnurstracks zum nächsten Hafen aufmachte, um seine Bark Kiel zu holen und wieder instand zu setzen. Ich bin nicht abergläubisch, aber ich sehe in der Unterredung des Kommodores mit jenem Wale einen Wink des Schicksals. Ward nicht der ungläubige Saulus von Tarsus durch einen ähnlichen Schrecken zum Glauben bekehrt? Eines sage ich euch, mit dem Pottwal ist nicht zu spaßen. Vielleicht wäre es an dieser Stelle, selbst bei Berücksichtigung seiner Monomanie, allzu spitzfindig zu vermuten, Ahab habe womöglich seine rachsüchtige Verfolgung des weißen Wales gewissermaßen auf alle Pottwale ausgedehnt, um mit jedem erlegten Untier die Aussichten zu verbessern, im nächsten gesichteten Wal den Gehassten und Gehetzten zu treffen. Wie dem auch sei, jedenfalls hörte man ihn nun häufig die 3 Ausgucke anpreien und sie mahnen, scharf Ausschau zu halten und noch den letzten Tümmler auszusingen. Der Lohn für diese Wachsamkeit ließ nicht lange auf sich warten. Da bläst er! Da! Da! Er bläst! Wie peilt er? Hoch oben in der Dwarfsaling stand Tashtigo, der wilde Gayheader. Den Körper eifrig vorgelehnt, den Arm stocksteif ausgestreckt, schrie und schrie er mit kurzen, jähen Pausen dazwischen. Quer ab in Lee! Um die 2 Meilen! Eine ganze Schule! Alle Mann in die Boote! Augenblicklich war alles in Aufruhr. Der Pottwal bläst, wie eine Uhr tickt, ebenso unbeirrbar, verlässlich und gleichförmig. Waljäger unterscheiden diesen Fisch daran von anderen Stämmen seiner Gattung. Fluken! Jetzt rundet er! Schnell, Stuart! Die Zeit! Ich brauch die Zeit! Die Wale tauchten ab. Teigkopf, der Steward stürzte unter Deck, warf einen Blick auf die Uhr und meldete Ahab die genaue Minute. Das Schiff fiel ab und rollte nun gemächlich vor dem Winde. Die Ausgucke von Fohr und Besantop hatten abgeändert, die Boots Davids schwangen aus, die Großra wurde backgebrast und die drei Boote baumelten über dem Wasser wie drei Körbe voll Fenchel über hohen Klippen. Außenbords klammerten sich die eifrigen Männer mit einer Hand an die Reling, während sie einen Fuß erwartungsvoll auf das Dollbord ihres Bootes setzten. Genau so sehen Matrosen aus, die in langer Linie das Oberdeck eines Kriegsschiffes säumen, bevor sie das feindliche Schiff entern. Aber in diesem heiklen Augenblick ertönte ein jäher Schrei und alle Blicke wandten sich vom Wale weg. Entsetzt starrten alle Mann den düsteren Ahab an. Fünf dunkle Phantome umringten ihn, wie eben erst aus Luft geformt. Diese Phantome, denn das waren sie damals für mich, schossen auf die andere Seite des Decks und warfen lautlos und behende die Taillen und Zurrings des Bootes los, das dort baumelte. Man hatte es stets als ein Ersatzboot angesehen, wiewohl es von nichts wegen das Kapitänsboot hieß, weil es achtern an Steuerbord hing. In seinem Bug stand nun eine hochgewachsene, finstere Gestalt mit einem weißen Zahn, der bösartig zwischen stählernen Lippen hervorstarrte. Sie war wie für ein Begräbnis mit einer zerknitterten Chinesenjacke aus schwarzem Kattun bekleidet. Dazu trug sie weite schwarze Hosen vom selben dunklen Stoffe. Ein strahlend weißer geflochtener Turban setzte aber dieser Ebenholzgestalt eine seltsame Krone auf. Bestand er doch aus des Mannes lebendigem Haarschopf, der auf dem Kopfe zu Zöpfen geflochten und um gewunden war. Seine Gefährten zeigten die lebhaft tigergelbe Hautfarbe, die den eingeborenen Ureinwohnern der Manila-Inseln eigentümlich ist. Eine Rasse, die für ihre diabolische Verschlagenheit berüchtigt ist und bei manch ehrlichem weißen Seemann im Verdacht steht, auf See die gedungenen Spione und Geheimagenten des Teufels zu stellen, ihres Herrn und Meisters. Klar zum Wegführen, Fedala? Klar, kam die fast gezischte Antwort des Anführers. Führt sie weg! Führt weg, sag ich! Die Scheiben wirbelten in den Blöcken. Verteilt euch! Kehrt aus! Die drei Boote schlugen schwer aufs Wasser, während die Seeleute mit einer lässigen Kühnheit, wie kein anderer Beruf sie kennt, behende wie Bergziegen von der kränkenden Bordwand in die schlingernden Boote fielen. Du, Fresk! Wer nach Lee! Hey, Eicher! Da bläst er! Hart voraus, Jungs! Hey, Archie, kümmere dich nicht um die gelben Kerzen da drüben! Pult, meine Kinder! Pult, meine Kleinen! Warum glotzt ihr denn so? Was denn die Burschen da drüben im Boot? Ha! Sind fünf mehr, die uns zur Hand gehen! Je mehr, je lieber! Pult, Alter! Pult! Schert euch nicht um die Schwefelgelben. Gelegentlich ist auch der Teufel ein famoser Bursche. Schon besser eins, zwei, eins, zwei. Pult, ihr Tarntüten. Hier, jeder von euch, der einer Mutter Sohn ist, zieht sein Messer blank und pult mit der Klinge zwischen den Beißern. So, so ist es. Jetzt tut ihr wenigstens was. Sieht schon besser aus. Pult! Stubb pflegte seiner Besatzung die schrecklichsten Dinge zu sagen und dies in einem Tonfall, welcher aus Witz und Wut so merkwürdig vermengt war, wobei die Wut nur das Gewürz für den Witz abgab, dass kein Rudergast solche seltsamen Beschwörungen vernehmen konnte, ohne um sein liebes Leben zu pullen und sich dabei doch nur aus Spaß an der Freude in die Riemen legte. Mr. Starboard! Ida, Backbord, ahoi! Was haltet ihr von diesen gelben Burschen, Sir? An Bord geschmuggelt, Mr. Stubb, vom Auslauf! Los, kräftig! Jungs, kräftig! Üble Sache, Mr. Stubb! Ruder, Jungs, dass die Welt kommt! Ja, Sir! Versteckt waren die! Unter Deck! Wegen Moby Dick, vermute ich! Pult! Männer! Gleich sind wir dran! Du, Quiquick, Steh auf! Gleich sind wir dran! Unterdessen preschten alle Boote weiter voran. Ein Anblick war es, wunderschön und schrecklich zugleich. Die lange Dünung der allmächtigen See, das hohle Rauschen der hochwogenden Wellen, wenn sie sich an den 8 Dollborden entlangwälzten, riesigen Kugeln auf einer endlosen Kegelbahn gleich, das kurze, quälende Verharren des Bootes, wenn es für einen Wimpernschlag auf dem Messergrat der scharfen Wogen schwebte, die es beinahe zu zerteilen drohten, das jähe, tiefe Abtauchen in die wässrigen Täler und Senken, dazu die Rufe der Bootsführer und Harpuniere und das stoßweise Keuchen der Rudergasten, dazu der wundersame Anblick der elfenbeinweißen Pequod, die mit gespreizten Segeln ihren Booten hinterherjagte wie eine ängstlich besorgte Glucke ihren kreischenden Küken. Das alles war erregend. Jetzt, Gepäck! Ja, los geht's ihm! Ein kurzes Schwirren schoss aus dem Boot. Es war das Eisen von Quiekweck geschleudert. Dann folgte ein unsichtbarer Anschub von Achtern, ein einziger wirbelnder Aufruhr, während es vorne schien, als pralle das Boot auf ein Riff. Das Segel killte und riss mit einem Knall. Ein brühend heißer Dampfstrahl schoss neben uns empor. Etwas rollte und wälzte sich unter uns wie ein Erdbeben. Die ganze Mannschaft wurde Hals über Kopf in den sahnig-weißen Rahmen der Böe geschleudert. Die Böe, der Wal und die Harpune verschmolzen miteinander. Der Wal entkam vom Eisen bloßgestreift. Das Boot war bis zum Rand vollgeschlagen, aber kaum beschädigt. Wir schwammen drumherum, sammelten die umhertreibenden Riemen auf, belegten sie über dem Dollbord, wälzten uns ins Boot. Der Wind frischte zu einem heulenden Sturm auf. Die Wellen schmetterten ihre Schilde aneinander. Die Böe brüllte und prasselte und züngelte um uns her wie ein weißer Steppenbrand, in dem wir unversehrt lichterloh brannten, unsterblich in diesem Rachen des Todes. Vom Schiff keine Spur. Der anschwellende Seegang vereitelte alle Versuche, das Boot auszuschöpfen. Bis auf die Knochen durchnässt, zitternd und kalt, ohne Hoffnung auf Rettung durch Schiff oder Boot, hoben wir die Augen auf, als der Morgen dämmerte. Der Nebel lag immer noch über der See. Die leere Laterne lag zerbrochen auf dem Boden des Bootes. Plötzlich vernahmen wir ein schwaches Knarren wie von Tauwerk und Rahen, das der Sturm zuvor gedämpft hatte. Das Geräusch kam näher und näher. Die dichten Nebelschwaden teilte mehr geahnt als gewahrt ein riesiges, undeutliches Etwas. Entsetzt sprangen wir allesamt in die See, als das Schiff kaum mehr als eine Länge entfernt vor uns aufragte und geradewegs auf uns zuhielt. Von den schweren Seen wurden wir gegen die Bordwand geschleudert und endlich herausgefischt und sicher an Bord gebracht. Die anderen Fangboote hatten vor dem Nahen der Böe die Walleinen gekappt und waren rechtzeitig umgekehrt. Die Pequod hatte uns aufgegeben, trotzdem aber weitergekreuzt in der Hoffnung, womöglich auf etwas zu stoßen, das unseren Untergang anzeigen mochte, einen Riemen etwa oder den Schaft einer Lanze. Im Laufe dieser seltsamen, kunterbunten Geschichte, die wir das Leben nennen, gibt es bestimmte merkwürdige Zeiten und Anlässe, da der Mensch das ganze Universum als einen einzigen großen Jux ansieht, obschon er den Witz darin kaum erkennen kann und den dringenden Verdacht nicht los wird, dass der Spaß nur auf seine Kosten geht. Nichts ist besser geeignet als der Walfang mit all seinen Gefahren, diese freie und unbekümmerte Desperado-Philosophie hervorzubringen. Und durch ihre Brille betrachtete ich nunmehr die gesamte Fangfahrt der Pequod wie auch ihr Ziel, den weißen Wal. »Mr. Flask«, sagte ich, und wandte mich dem kleinen Stampf-Steven zu, der dicht dabei stand. »Sie sind erfahren in diesen Dingen, ich bin's nicht. Wollen Sie mir vielleicht erzählen, Mr. Flask, es sei in diesem Handwerk für einen Ruderer ehernes Gesetz, sich das Kreuz zu rächen, indem er rücklings in den Rachen des Todes rudert?« »Hast du es nicht ein bisschen kürzer?«, versetzte Flask. »Ja, so lautet das Gesetz. Die Crew möchte ich sehen, die mit dem Gesicht voran auf den Wal zuhält. Der Wal wird Ihnen schöne Augen machen, das kannst du glauben, nur.« Hier hatte ich also aus dem Munde eines unparteiischen Zeugen eine deutliche Darlegung des Sachverhaltes. Wenn ich bedachte, dass Böen und Kentern auf See und daraus folgendes Kampieren über der Tiefe bei dieser Lebensweise nicht selten vorkamen, wenn ich bedachte, dass ich in dem höchst heiklen Moment, da wir den Wal ernsthaft angingen, mein Leben in die Hand jenes Mannes legen musste, welcher das Boot steuerte, oftmals ein Bursche, der just in jenem Augenblicke drauf und dran ist, das Boot mit seinem hektischen, ungestümen Gestampfe zu versenken, wenn ich bedachte, dass das besondere Verhängnis, das gerade unser Boot ereilt hatte, hauptsächlich Starbuck zuzuschreiben war, der seinem Wale beinahe im Herzen einer Böe zu Leibe gerückt war, und dass Starbuck nichtsdestotrotz unter Waljägern für seine große Umsicht bekannt war, wenn ich bedachte, dass ich zur Mannschaft dieses ungewöhnlich umsichtigen Starbuck gehörte. Und wenn ich schließlich bedachte, welch teuflischer Jagd ich mich verschrieben hatte, was den weißen Wal traf, ich will sagen, wenn ich all das zusammen bedachte, so ward mir, als könnte ich ebenso gut gleich unter Deck gehen und mein Testament aufsetzen. Dann also auf, dachte ich mir und krempelte innerlich die Ärmel hoch. Stürzen wir uns also kühl und gefasst in Tod und Verderben. Und der Teufel soll den Letzten holen. Herman Melville, Moby Dick oder der Wal. Aus dem Englischen von Matthias Jendis. Vierter Teil. Ismael Rufus Beck. Melville Felix von Manteuffel. Kapitän Ahab Manfred Zapatka. Erster Matrose Stefan Wilkening. Zweiter Matrose Henry Meyer. Dritter Matrose Carsten Hübner. Und viele andere. Ton und Technik Hans Scheck, Susanne Herzig. Regieassistenz Anja Scheifinger. Bearbeitung, Komposition und Regie Klaus Bulert. Produktion Bayerischer Rundfunk 2002.